Stolz all unsere Ahnen, von Geburt bis hin zum Tod, waren die alten deutschen Fahnen mit den Farben schwarz, weiß und rot. Sie soll wehen auf allen Wegen, ob bei Wohlstand oder Not, und verbreite ihren Segen. Unsere Fahne schwarz, weiß und rot. Bei jedem Haus soll man sie hissen, vom Morgengrau zum Abendrot. Wo sie nicht weht, soll man vermissen. Unsere Fahne schwarz, weiß und rot. Mit Stolz fürs Heimatland, ihr zu dienen sei Gebot. Vom Alpenland zum Nordseestrande weht die Fahne schwarz, weiß und rot. Schwarz, weiß, rot. Schwarz, weiß, rot. Schwarz, weiß und rot.